Eddie. Mr. Dunford. Eddie. Mr. Dunford. Sie sind hier in der Notaufnahme Pinderfields. Da war etwas am Ende meines Arms. Fühlen Sie etwas? Eine dicke, fettbandagierte Hand am Ende meines Arms. Tut mir leid, Ma. Mach dir um mich keine Gedanken, mein Schatz. Wie spät ist es? Gerade 3. Mittwoch, 18. Dezember 1974. Wer hat dich angerufen? Angerufen? Ich hab dich gefunden, Eddie. In der Einfahrt. Ich hab dich im Auto gefunden. Du hast auf dem Rücksitz gelegen. Blut verschmiert. Du hast einfach da gelegen. Ma. Ma! Ich hab gedacht, du bist tot. Was machst du da? Ich muss weg. Tu mir das nicht an! 1974. Ein Hörspiel in 2 Teilen nach dem Roman von David Peace. Teil 2. Wir sind die Toten. Ich fuhr, behielt ein Auge im Rückspiegel, knabberte den Verschluss von einer Dose Paracetamol-Tabletten ab, schluckte 6 Stück, um den Schmerz zu vergessen. Mit der gesunden Hand und den Zähnen faltete ich eine Seite aus dem Telefonbuch auseinander. Ashworth, 69 Newstead View, Fitzwilliam. Reihenhäuser mit Blick auf eine dreckige Moorlandschaft. Ist James zu Hause? Mit der linken Hand stellte ich das Philips Pocket Memo in meiner rechten Jackentasche an. Sie sind der Typ von der Post, der mit Terry Jones gesprochen hat? Ja. Na, dann kommen Sie mal rein. Danke. Jimmy! Der Herr ist von der Post und will mit dir reden. Sie hätten früher kommen sollen. Warum? In der Straße hier hat es vor Polizei nur so gewimmelt. Wann? Gegen 5 Uhr heute Morgen. Keiner weiß, worum es ging, aber alle glauben, es war... Halt den Mund mal. Jimmy Ashworth stand in einem alten Schulhemd und roter Trainingshose im Türrahmen. Terry sagte, da könnte Schotter für uns drin sein. Dann verdienen Sie sich mal ein paar Pfund. Hm? Was ist passiert? Wir haben auf den Chef gewartet, aber der kam nicht. Und es regnete, also hockten wir einfach nur rum. Ich bin rüber zum Ditch, musste mal pissen. Da habe ich sie gesehen. Wo war sie? Im Ditch, ziemlich weit oben. So, als ob sie runtergerollt wäre oder so. Dann habe ich die... Flügel? Ich war wie versteinert. Ich konnte nicht glauben, dass sie es war. Sie sah so anders aus. So weiß. Wie lange haben Sie da gestanden, bevor Sie den anderen davon erzählten? Ich weiß nicht, wie lange. Ich bin zum Schuppen zurück und hatte gehofft, der Chef ist da, aber... Mr. Foster? Nee, Mr. Foster ist der große Boss. Unser Chef ist Mr. Marsh. George Marsh. George Marsh, sehr netter Mann. Ma! Jedenfalls war der Chef nicht da, nur Terry. Also haben Sie Terry Jones davon erzählt und der ist mit Ihnen zum Devil's Ditch zurückgegangen, richtig? Nee. Ich bin los, die Polizei anrufen. Einmal hat mir gelangt. Und? Die Polizei ist gekommen und hat uns aufs Revier in der Wood Street gebracht. Ja, die haben geglaubt, Jimmy war es, wissen Sie? Ma, halt den Mund. Warum dachten die, Sie hätten es getan, Jimmy? Fragen Sie sie. Ich fuhr langsam durch das Schwarz zum Redback. Lastwagenlichter und Weihnachtsbäume sahen aus wie Geister in der Nacht. Ich kaufte mir die Evening. Es gab einen kurzen Artikel über die Untersuchungen im Fall Claire Campley, nichtssagende Äußerungen von Detective Superintendent Noble mit Foto irgendwo auf Seite 2. Kein Johnny Kelly. Kein Wakefield Trinity. Vermisst? Claire Campley. Claire Campleys Leiche wird von James Ashworth entdeckt. James Ashworth arbeitet bei Foster's Construction. Foster's Construction gehört Donald Foster. Donald Foster ist Vorsitzender des Wakefield Trinity Rugby League Club. Wakefield Trinity Star heißt Johnny Kelly. Johnny Kelly, Bruder von Paula Garland. Paula Garland ist die Mutter von Jeanette Garland. Jeanette Garland, vermisst. Kommen Sie besser rein. Mrs. Paula Garland stand in der Tür zum Haus Nummer 11, Brunt Street, Castleford. Was ist mit Ihrer Hand passiert? Jemand hat sie mir in meiner Wagentür eingeklemmt. Wer? 2 Polizisten. Warum? Ich dachte, das könnten Sie mir vielleicht verraten. Dieselben beiden Polizisten haben mich schon einmal gewarnt, nachdem ich am Sonntag hier bei Ihnen war. Ich habe der Polizei kein Wort davon gesagt. Wem dann? Paula, bitte. Ich muss es wissen. Nachdem sie wieder fort waren, habe ich mich fürchterlich aufgeregt und... Naja, die Fosters sind vorbeigekommen. Donald Foster? Und seine Frau. Sie sind Freunde, okay? Sie kamen vorbei und wollten wissen, ob ich von Johnny gehört hätte. Wann? 10, 15 Minuten, nachdem sie gegangen waren. Ich habe immer noch geweint und... Es tut mir leid. Es war nicht nur deswegen. Die ganze Woche schon hat das Telefon geklingelt und alle wollten mit Johnny reden. Erzählen Sie mir von Foster. Er ist sehr reich und er mag Johnny. Und? Und er war sehr freundlich zu uns, als Jeanette verschwand. Und? Und er ist ein Mistkerl, wenn man sich mit ihm anlegt. Ich hielt meine weiße rechte Hand in die Höhe. Glauben Sie, er könnte so etwas tun? Nein. Nein? Ich weiß nicht. Sie wissen es nicht? Nein, ich weiß nicht, weil ich nicht weiß, warum er so etwas tun sollte. Wegen dem, was ich weiß? Was meinen Sie damit, was Sie wissen? Weil ich weiß, dass alles miteinander zusammenhängt und er das Bindeglied ist. Bei was? Wovon reden Sie? Donald Foster kennt Sie und Johnny. Und Claire Campleys Leiche ist auf einer seiner Baustellen in Wakefield gefunden worden. Das ist alles? Er ist die Verbindung zwischen Jeanette und Claire. Glauben Sie, Donald Foster hat das kleine Mädchen umgebracht und... mir meine Jeanette weggenommen? Nein, das sage ich nicht, aber er weiß es. Was weiß er? Da draußen läuft ein Mann herum, der kleine Mädchen entführt, vergewaltigt und ermordet. Und er wird wieder eins entführen, vergewaltigen und ermorden. Und niemand hindert ihn daran, weil sich niemand auch nur einen Dreck darum schert. Ich danke dir. Ich danke dir. Paula Galen flog aus ihrem Sessel auf, küsste mich auf Mund, Augen, Ohren, drückte mich an sich. Dir ist es nicht egal und du glaubst daran. Du weißt gar nicht, wie viel mir das bedeutet. Mein Mund schmeckte nach Salzwasser. Ihre Tränen und Wörter kamen über mich wie ein harter, unablässiger Regen. Alles war wahr geworden. Wir begraben unsere Toten lebendig, oder? Sie riechen sehr stark nach schlechten Erinnerungen. Tag für Tag. Nach Tod. Sie reden mit uns. Sie fragen uns. Solches Gerede fordert Opfer. Warum? Ich kann nicht... Sie sah so anders aus. Weiß. Unter dem Gras, das zwischen den Steinen wächst, sagen Sie ihnen, wo sie sind. Was war das? Das Telefon. Sie nahm ihre Strickjacke. Ich stand auf, zog mich an, ging ihr hinterher. Sie haben ihn. Irgendeinen Burschen aus Fitzwilliam. Die sagen, er hat Claire Campley umgebracht und... Er sagt, er habe noch andere auf dem Gewissen. Er sagt, er habe Jeanette umgebracht. Mittwoch, 18. Dezember 1974, 22 Uhr. Redaktion der Yorkshire Post. Ich platzte, ohne zu klopfen, in Haddens Büro. Edward! Ich habe ihn heute Nachmittag interviewt. Ich habe ihn verdammt nochmal heute Nachmittag interviewt. Ich habe in seinem Wohnzimmer gesessen und er hat mir praktisch alles erzählt. Whitehead grinste mich an. Ach, wirklich? Hä? Von wem reden wir denn überhaupt? James Ashworth. Setzen Sie sich. Edward, die haben keinen James Ashworth verhaftet. Es sei denn, er hört auch auf den Namen Michael John Mishkin. Hier, lies mal. Whitehead warf mir die erste Auflage der Morgenausgabe hin. Geschnappt. Der Fall Claire Campley. Mordkommission verhaftet Ortsansässigen, lockte die Unterzeile. Von Jack Whitehead, Gerichtsreporter des Jahres, prahlte die Autorenzeile. Michael John Mishkin? Haben Sie eine Adresse? Jack? 54 Newstead View. Newstead View? Das ist dieselbe Straße, verdammt. James Ashworth, der Bursche, der Claires Leiche gefunden hat, wohnt in derselben Straße wie dieser Kerl. Zufall. Und wie haben Sie ihn gekriegt? Kaputte Bremslichter. Sie halten ihn an und er liefert aus heiterem Himmel ein Geständnis. Was für ein Auto? Transit. Weiß. Wie alt ist er? 22. 22? Dann war er 1969 erst 16, 17. Na und? Na, komm schon, Jack. Was macht er? Arbeitet in einem Fotolabor, entwickelt Bilder. Es ist eine bittere Pille, Eddie, aber sie haben ihn. Du gewöhnst dich noch dran. Bis morgen. Ja, danke, Jack. Und was jetzt? Ich möchte, dass Sie den Hintergrund zu diesem Mishkin recherchieren. Und wer kümmert sich um die Anhörung vor dem Untersuchungsrichter? Jack, auch um die Pressekonferenz. Er macht beides? Na ja, Sie können mitgehen. Aber da ist ja noch die Beerdigung und alles. Und ich dachte... Beerdigung? Welche Beerdigung? Barry wird morgen beerdigt. Scheiße. Hatte ich ganz vergessen. Amici! With a bullet. Got my finger on the trigger. Donnerstag, 19. Dezember. Es war kurz vor 11, als der Viva, gefolgt von Gilmans Wagen, zum Krematorium Dewsbury einbog. Als es vorbei war, verließen all die schwarzen Anzüge und Mäntel die Aussegnungshalle. Alle versuchten, Zigaretten anzuzünden, spannten Regenschirme auf und schüttelten Hände. Neben dem Viva standen zwei große, fette Männer an einem dunkelroten Jaguar und unterhielten sich. Ich schloss auf, zog den Schlüssel ab und öffnete die Tür. Alles mit der linken Hand. Mr. Danforth? Ja? Wie wär's mit einem gemeinsamen Lunch? Ich lade Sie ein. Warum wollen Sie das tun? Na, sagen wir mal, Sie werden es nicht bereuen. Na gut. Kennen Sie den Karachi Social Club an der Bradford Road? Ich fahre Ihnen einfach nach. Beim Karachi Social Club handelte es sich um ein freistehendes, dreistöckiges Gebäude, das früher mal was mit der Bekleidungsindustrie zu tun gehabt hatte. Ich ging die drei Stufen zum Restaurant hoch, schaltete mein Philips Pocket Memo ein und öffnete die Tür. Die beiden fetten Kerle saßen nebeneinander. Der Ältere, der mich zum Essen eingeladen hatte, stand auf, streckte mir die Hand entgegen. Derek Box, das ist Paul, er ist mir behilflich. Paul nickte, sagte aber kein Wort. Ich war ein großer Bewunderer der Arbeit Ihres Kollegen, Mr. Danforth. Sie kannten ihn gut? Oh ja? Wir standen in besonderen Beziehungen zueinander. In welcher Hinsicht? Nun, ich bin in der glücklichen Lage, gelegentlich Informationen weitergeben zu können, die mir unterkommen. Welche Art Informationen? Ich bin kein Spitzel, Mr. Danforth. Ich bin auch kein Unschuldslamm. Ich bin Geschäftsmann. Welche Art von Geschäften? Automobile. Allerdings habe ich Ambitionen auf dem Bausektor. Damit halte ich nicht hinterm Berg. Und wie sind Sie und Barry? Es gibt in dieser Gegend hier Leute, die für meinen Geschmack ein wenig zu viel vom Kuchen abbekommen. Vom Bausandkuchen? Ja. Und Sie haben Barry Informationen über gewisse Personen und deren Aktivitäten auf dem Bausektor zukommen lassen? Ja. Woran arbeiten Sie gerade, Mr. Danforth, wenn ich fragen darf? Am Mord von Claire Campbell. Ach, entsetzlich. Einfach entsetzlich. Mir fehlen die Worte. Und an was noch? Das ist alles. Wirklich? Sie setzen also den Kreuzzug Ihres verstorbenen Freundes nicht fort. Wie kommen Sie darauf? Ich war in dem Glauben, dass Sie im Besitz der Akten dieses großartigen Mannes seien. Wer hat Ihnen das gesagt? Gehen Sie öfters im Stratford Arms was trinken? Nein, kann ich nicht behaupten. Nun, vielleicht sollten Sie das tun. Oben gibt es einen privaten Club, ein wenig so wie Ihr Presseclub. Ein Ort, an dem sich ein Geschäftsmann wie ich und ein Polizeioffizier in einer weniger offiziellen Umgebung zusammensetzen können. Mal alle Fünfe gerade sein lassen, sozusagen. Ich bin nicht interessiert. Das werden Sie schon noch. Gib ihm den Umschlag, Paul. Ich nahm ihn, schob die linke Hand hinein und fühlte die vertraute Glätte von Fotos. Wie ich höre, stehen Sie eher auf Mösen, Mr. Danforth. Daher entschuldige ich mich für den Inhalt dieser Schnappschüsse. Ich schob die Bilder auseinander. Arthur Francis Anderson, der den Schwanz eines alten Mannes lutschte. Wer ist das? Die Aufnahmen sind nicht sehr scharf. Ich denke, Sie werden feststellen, dass Sie für den Stadtrat und den ehemaligen Ratsherrn William Shaw, Bruder des berühmteren Robert Shaw, scharf genug sind. Sollten Sie je den Wunsch verspüren, ihm ein paar Schnappschüsse für sein Familienalbum zu überlassen. William Shaw, Vorsitzender des neuen Wakefield Metropolitan District Council und der West Yorkshire Police Authority, Bruder des erheblich berühmteren Robert. Robert Shaw, Innenminister und Wunschkandidat seiner Partei als Nachfolger des Premierministers. Stadtrat Shaw, ein Schwanzlutscher. Scheiße. War Shaw Barrys dritter Mann? Dawson Gate? Sie wollen, dass ich damit Shaw erpresse? Überzeugen. Wovon soll er denn überzeugt werden? Überzeugen Sie den Stadtrat, seine Seele von all seinen öffentlichen Fehltaten zu reinigen. In der Gewissheit, dass sein Privatleben in sicheren Händen bleibt. Warum? Die britische Öffentlichkeit bekommt die Wahrheit, die sie verdient. Und wir? Wir bekommen, was wir wollen. Nein. Dann sind Sie nicht der Mann, für den ich Sie gehalten habe. Morgen Mittag, oben im Stratford Arms. Newstead View, die zweite. Ich hielt vor den Trümmern von Haus Nummer 54. Das Pack hatte sich ausgetobt, gefeiert und gewütet. Und wo vorher die Fenster gewesen waren, glotzten nun drei schwarze Augen. Michael John Mishkins Zimmer war nicht größer als eine Zelle. Unter einem Buch über Kung-Fu lag ein halbwegs unversehrter Skizzenblock. Der ganzseitige Titel eines Comics starrte mich an. Er war mit Filzstiften und Wachsmalern von Hand gezeichnet worden. Red Man, Prinz oder Pest. Von Michael J. Mishkin. Eine von kindlicher Hand gezeichnete riesige Ratte mit menschlichen Händen und Füßen hockte auf einem Thron, umringt von hunderten kleinerer Ratten. Auf Seite 2 war Redman auf der Erdoberfläche und wurde von Soldaten gejagt. Auf Seite 3 entkam er. Er hatte Flügel bekommen. Verdammte Schwanenflügel. Was wünschen Sie? Die Frau war Anfang 40. Hatte eine dunkle, sehr teure Dauerwelle und eine medizinische Halskrause. Ich hielt meine verbundene rechte Hand hoch. Mrs. Foster? Eddie Dunford, Yorkshire Post. Sieht so aus, als hätten wir beide eine Kriegsverletzung. Was wollen Sie, habe ich gefragt. Es geht um Johnny Kelly. Ich hatte gehofft, Sie oder Ihr Gatte wüssten vielleicht, wo er sich befindet. Warum sollten wir das? Nun, er spielt für den Verein Ihres Mannes. Er gehört nicht ihm. Mein Mann ist nur der Vereinsvorsitzende. Dürfte ich wohl hereinkommen und kurz mit Ihrem Gatten sprechen? Ich werde jetzt die Polizei anrufen, Mr. Dunford, und dann meinen sehr guten Freund und Ihren Chef Bill Haddon. Shaw am Apparat? Mr. Shaw, Sie kennen mich nicht, aber wir müssen uns treffen, es ist sehr wichtig. Wir müssen miteinander reden. Warum sollten wir das? Wer sind Sie? Sie haben eine Narbe von einer Blinddarmoperation und lieben es, sich diese von einem gemeinsamen Freund mit orangefarbenen Haaren küssen zu lassen. Kommen Sie um 9 Uhr morgen früh zur Tiefgarage an der Westgate Station. Allein. Freitag, 20. Dezember 1974, 9 Uhr. Ich stieg aus dem Viva und ging zum Rover des Stadtrats. Der Wagen war warm und teuer und es roch nach Hund. Ich zog eines der Fotos von Derek Box aus der Tasche und legte es vor ihn auf das Armaturenbrett. Mit einem Handschuh nahm Stadtrat William Shaw das Foto, auf dem zu sehen war, wie AF ihm einen blies. Was wollen Sie? Der Mann auf dem Foto, wie haben Sie ihn kennengelernt? Er hat sich mir vorgestellt in einer Bar in London. Irgendeine Regionalkonferenz im August. Wie viel haben Sie ihm gegeben? Ein paar tausend. Hat er sonst noch jemanden erwähnt? Er sagte, es gäbe Männer, die mir schaden wollten und er könne mich schützen. Weiter? Wegen der Geschäfte, die ich gemacht habe, wegen der Personen, mit denen ich Geschäfte gemacht habe. Wegen des verdammten Geldes. Die wollen ins Geschäft. Wollen sie zahlen? Namen. Foster. Donald Richard Foster. Weiter? John Dawson. Sind das alle? Sie sind ein verdammter Journalist, stimmt's? Sind Sie jemals einem Mann namens Barry Gannon begegnet? Ich wusste nicht, dass er Reporter war. Wann? Irgendwann letzten Monat. Und letzte Woche Freitag. Und Sie haben Foster davon erzählt? Ich musste. Ich konnte so nicht weitermachen. Es ging nicht. Was hat er gesagt? Er meinte, er kümmere sich darum. Barry Gannon ist tot. Ich weiß. Was haben Sie jetzt vor? Ich zupfte mir ein Hundehaar von der Zunge und machte die Beifahrertür auf. Der Stadtrat hielt mir das Foto hin. Sie sind doch drauf, also behalten Sie's. Er sieht so weiß aus. Was haben Sie gesagt? Ich sagte, er sieht so anders aus. Mehr nicht, blasser. Ich schlug ihm die Tür vor der Nase zu und dachte, dieser verdammte Jimmy James Ashworth. Nervöse Blicke in den Rückspiegel. Ich fand die Mikrokassette, riss den Philips Pocket Memo aus der Tasche. So, als ob sie runtergerollt wäre oder so. Lennart, ich konnte nicht glauben, dass sie es war. Sie sah so anders aus. Weiß. Das Bauschild von Foster's Construction klapperte im Regen. Ich schlug den Jackenkragen hoch und grub meine Hände und den Verband tief in die Taschen. Ich ging zwischen den Haufen mit billigen Ziegeln und den halbfertigen Häusern zum Devil's Ditch. Verpiss dich! Was hat Mishkin zu dir gesagt? Dann lass mich los! Du hast sie schon vorher gesehen, stimmt's? Dann verpiss dich! Du hast Michael Mishkin von ihr erzählt, stimmt's? Sag mir, wo du sie gesehen hast. Sag's mir, verdammt! Ich verpasste ihm mit meiner bandagierten Hand eine Ohrfeige. Der Schmerz schoss mir vom Arm bis ins Herz. Wir flogen beide in den Schlamm der Baustelle. Jimmy Ashworth, der sich unter meinen Beinen befreien konnte, stand auf und rannte zu den Häusern. Regen und Schlamm flossen ihm den Rücken hinunter. Freitag, 20. Dezember, 12 Uhr mittags. Stratford Arms. Derek Box und Paul saßen an der Bar. Sie sehen beschissen aus. Was zum Teufel ist denn mit Ihnen passiert? Ich war im Devil's Ditch. Manche Dinge lässt man besser auf sich beruhen. Wie bei Stadtrat Shaw. Haben Sie ihn gesehen? Ja. Und er redet wahrscheinlich gerade mit Donald Foster. Gut. Gut? Foster hat Barry umlegen lassen. Schon möglich. Schon möglich? Barry wurde langsam zu ehrgeizig. Foster ist vollkommen durchgeknallt. Das können wir doch nicht einfach so durchgehen lassen. Wir müssen was dagegen tun. Er ist nicht durchgeknallt, nur motiviert. Sie scheinen ihn ja recht gut zu kennen. Wir waren zusammen in Kenia. Geschäftlich. In geschäftlichem Auftrag Ihrer Majestät. Wir haben unseren verdammten Wehrdienst im kenianischen Hochland abgefeiert. Fette Säcke, wie ich jetzt einer bin, beschützt und gegen die verdammten Mau Mau gekämpft. Scheiße. Ja, scheiße. Die kamen die Hügel runtergestürmt wie eine Horde wildgewordener Indianer. Haben Frauen vergewaltigt, Männern die Schwänze abgeschnitten und sie an Zaumpfähle gehängt. Wir waren keine Engel, Mr. Dunford. Ich war mit Don Foster zusammen, als wir eine Bande in den Hinterhalt locken konnten. Wir haben ihn nur zum Spaß in die Knie geschossen. Es war Krieg, Mr. Dunford, genau wie jetzt. Foster wird langsam zu groß für seine Stiefel und will mich jetzt rausdrängen. Und das kotzt mich an. Also benutzten Sie Barry und mich, um seine Kumpel zu erpressen? Wir hatten einen Deal. Foster, ich und noch jemand, der mittlerweile tot ist. Sie haben auf ihn gewartet, bis er aus Australien zurückkehrte. Und dann haben sie ihn sich geschnappt, als er gerade aus der Wohnung seiner Mutter in Blackpool kam. Sie haben ihm mit einem Handtuch die Hände hinterm Rücken verbunden und ihn mit 5 Meter Klebeband eingewickelt. Von den Schultern bis zur Hüfte. Dann stopften sie ihn in den Kofferraum seines Wagens und fuhren in die Yorkshire Moors hinaus. Bei Sonnenuntergang hielten ihn 3 Männer fest. Und ein 4. stach ihm mit einem Messer 5-mal ins Herz. Das war mein Bruder. Er war gerade mal einen Tag zu Hause gewesen. Tut mir leid. Nach der Beerdigung bekam ich eine Karte. Kein Name, da stand nur: 3 können ein Geheimnis bewahren, wenn 2 davon tot sind. Ich will davon nichts wissen. Dumm gelaufen. Sie stecken schon mittendrin. Dezember 1974, 15 Uhr. Redaktion der Yorkshire Post. Mit sauberem Gesicht und einer sauberen Hand, mit dreckigem Anzug und einem schwarzen Verband setzte ich mich an den Schreibtisch. Er war übersät mit Nachrichten und einer Weihnachtskarte. Mit meinem Namen und der Redaktionsanschrift in blaues Dymoband gestanzt und auf den Umschlag geklebt. Auf dem oberen Streifen stand Klopf, Klopf. Auf dem unteren Apartment 405 City Heights. Lennart, ich konnte nicht glauben, dass sie es war. Sie sah so anders aus. Weiß. Blödsinn! Er spricht von den Fotos in der Zeitung, in der Glotze. Ashworth weiß mehr als das. Mishkin hat gestanden, verdammt. Das heißt überhaupt nichts und das weißt du. Mishkin war's nicht. Meine Herren, meine Herren. Mir scheint, diese Unterhaltung hatten wir schon mal. Wann wird er wieder dem Haftrichter vorgeführt? Montag früh. Edward, ich möchte, dass Sie den Rest des Monats freinehmen. Ich war heute Morgen wegen meiner Story auf einer Baustelle. Welche Story? Claire Campley. Die Story ist gestorben. Nehmen Sie sich den Rest des Monats frei. Lassen Sie sich die Hand verarzten. Kennen Sie die Fosters? Stadtrat William Shaw? Tut mir leid, Edward. Wirklich. Ich saß zum letzten Mal hinter meinem Schreibtisch und dachte, bring's eben in die überregionale Presse, verdammt. Und fegte alles, was auf dem Tisch lag, in eine dreckige alte Koop-Tüte. Es war mir scheißegal, wer mitbekam, dass ich abserviert worden war. Beim Rausgehen sah ich auf Graves Schreibtisch das Titelbild der Evening News. Zwei uniformierte Polizisten. Ein großer mit Bart, ein kleiner ohne. Ich sah auf die Zeile unter dem Bild. DCS Oldman beglückwünscht Sergeant Bob Craven und PC Bob Douglas zu ihrer ausgezeichneten Arbeit bei der Verhaftung von Michael J. Mishkin. Die Uhr im Auto zeigte kurz vor neun. Das gleißend helle Winterlicht blendete mich beim Fahren. Hat die West Yorkshire Police die Untersuchung des Mordfalles aufgenommen? Bei der Ermordeten handelt es sich um die 36-jährige Mandy Denisilli. Mrs. Denisilli arbeitete unter ihrem Geburtsnamen Weimar als Medium. Brumm, brumm, brumm, brumm, brumm. Sergeant Fraser am Apparat? Ich muss Sie sprechen. Sie sollten sich stellen. Was? Wegen Mordes an Mandy Weimar. Hören Sie. Nein, jetzt hören Sie zu, verdammt nochmal. Seit zwei Tagen versuche ich Sie zu erreichen. Ich gebe Ihnen Namen und Daten. Alle Informationen, die ich durch Barry Gannon habe. Dazu all die Sachen, die er herausgefunden hat. Weiter? Aber ich muss alles wissen, was Sie über Michael Mishkin gehört haben, was er über Janet Garland und Susan Ridyard erzählt. Und ich will sein Geständnis sehen. Weiter. Ich treffe Sie um 12 Uhr mittags. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe. Sie geben mir, was Sie haben. Und ich will Ihr Wort darauf, dass Sie nicht versuchen, mich zu verhaften. Okay. Wo? An der Kreuzung der A655 und der B6134 liegt in Richtung Featherstone eine stillgelegte Tankstelle. Samstag, 21. Dezember 1974. 12 Uhr. Ein senfgelber Maxi stand auf dem Vorplatz. Sergeant Fraser lehnte an der Motorhaube. Steigen Sie ein. Ich verließ die Tankstelle und bog nach links Richtung Featherstone auf die B6134. Kennen Sie Sergeant Craven und seinen Partner? Vom Hörensagen. Warum? Ich warf ihm ein Foto von Claire Campley zu. Eines, auf dem sie auf einem Seziertisch lag, mit einem Schwanenflügel an den Rücken genäht. Ich glaube, Craven oder sein Partner hat mir das zukommen lassen. Verdammt. Wozu? Sie wollten mich reinlegen. Warum? Ich wies auf die Plastiktüte zu Frasers Füßen. Ist alles da drin. Abschriften, Dokumente, Fotos. Alles, was Sie brauchen. Abschriften? Ich habe die Originalbänder. Ich werde sie Ihnen geben, wenn Sie sich entscheiden, dass Sie etwas damit anfangen können. Ich zog ein Stück Papier aus der Innentasche meiner Jacke und gab es Fraser. Hier, klopfen Sie an diese Tür. Spencer Mount, Chapeltown. Wer wohnt dort? Arthur Francis Anderson. Er ist ein Bekannter von Barry Gannon und der Held von einigen der Aufnahmen und Bänder, die Sie in der Tüte finden. Und was haben Sie für mich? Mishkins Geständnis? Was hat er über Janet Garland gesagt? Er hat sich schuldig bekannt. Mehr nicht. Susan Ridyard? Ebenfalls. Glauben Sie, dass er es war? Er hat gestanden. Hat er gesagt, wo er all diese Verbrechen begangen haben will? In seinem unterirdischen Königreich. Er hat sie nicht alle. Wer hat das schon? Ist das alles? Mandy Weimar. Ein Nachbar hat sie gestern Morgen gegen 9 Uhr gefunden. Sie ist vergewaltigt, skalpiert und mit einem Draht an der Deckenlampe aufgehängt worden. Verdammt! Ihr Ex-Boss hat sie verpfiffen. Und die Polizei glaubt, ich bin's gewesen. Nein. Warum nicht? Sie sind Reporter. Und? Und deshalb glauben wir, dass Sie wissen, wer es war. Warum ich? Weil Sie einer der letzten Menschen gewesen sein dürften, der sie noch lebend gesehen hat. Deshalb kommen Sie nach Morley. Fraser nahm die Tüte, als er ausstieg. Dezember, 16 Uhr, City Heights. Saubere Hochhäuser aus den 60ern. Abblätternder Anstrich in Gelb und Hellblau. Rostansetzende Geländer. Ich klopfte an das Apartment 405 und wartete. Nach einer Weile drückte ich auf die Klingel. Was wollen Sie? Mich unterhalten. Worüber? Über Ihre Schwester. Johnny Kelly in Blue Jeans und Polunder mit gebrochenem Handgelenk und zerschundenem irischem Gesicht. Was ist mit ihr? Sie sollten sich bei ihr melden. Sie macht sich Sorgen. Und wer zum Teufel sind Sie? Edward Dunford. Woher wissen Sie, dass ich hier bin? Ich zog die Weihnachtskarte aus der Tasche und hielt sie ihm hin. Fröhliche Weihnachten. Miststück. Sie sind von der beschissenen Zeitung, oder? Ich bin hier, um Ihrer Schwester zu helfen. Nicht noch eine. Das Zimmer wurde dunkler, der Gaskamin immer heller. Wie ist das mit Ihrer Hand passiert? Autounfall. Sie sind gefahren? Nein, Sie. Miss Patricia Foster. Volltreffer. Was ist passiert? Wir sind ausgegangen und waren gerade auf dem Rückweg. Wann? Letzte Woche, Freitagnacht. Wir hatten auf der Rückfahrt eine Pause gemacht und was getrunken. Und sie meinte, besser sie fährt das letzte Stück, weil ich mehr getrunken hatte als sie. Ja? Na, jedenfalls kommen wir die Dewsbury Road runter und ich weiß nicht, wir blödeln rum und ehe wir uns versehen, lascht irgendein Kerl auf die Straße und bang, wir fahren ihn an. Wo an der Dewsbury Road? Wenn man nach Wakefield reinkommt, in der Nähe vom Gefängnis. In der Nähe der neuen Häuser, die Foster baut. Ja, glaube ich jedenfalls. Wissen Sie, dass Claire Campley dort in der Nähe gefunden wurde? Das wusste ich nicht. Und was war dann? Wir haben ihn nur ganz kurz gestreift. Es war unheimlich glatt. Sie verlor die Kontrolle über den Wagen. Und die Kiste drehte sich. Und der Mann, den Sie angefahren haben? Keine Ahnung. Haben Sie nachgeschaut? Ich bin doch nicht blöd. Und dann? Sie hat sich ein wenig den Hals verrenkt. Aber nichts gebrochen. Schleudertrauma, hm? Ich fuhr sie nach Hause. Was hat Foster gesagt? Ich hab nicht auf ihn gewartet, um das herauszufinden. Er weiß, dass Sie hier sind? Klar weiß er das. Die Wohnung gehört ihm. Und warum bleiben Sie dann hier? Naja, genau genommen kann er das Maul eh nicht aufmachen, oder? Ich verstehe nicht. Seit ich 17 bin, vögelt er jeden Sonntag meine Schwester. Ich blickte auf. Johnny Kelly sah zu mir herunter. Ja, schau nicht so schockiert, Kumpel. Du bist nicht der Erste, der ihr helfen wollte. Und du wirst nicht der Letzte sein. Elf Brunt Street war totenstill. Paula war nicht da. Ist es das, was du wolltest? Ich stürmte die steile Treppe hinauf ins Schlafzimmer, schleuderte die Daunendecken zu Boden, riss die Schubladen heraus, warf den ganzen Müll durch die Gegend. Make-up und billige Schlüpfer, Tampons und falsche Perlen. Sah Joff, der sich die Schrotflinte in den Mund steckte, dachte, kein Wunder, verdammt, deine Tochter ist tot, deine Frau eine Nutte, die den Chef ihres Bruders vögelt und was nicht sonst noch alles. Ich ging über den Treppenabsatz und öffnete die Tür zu Janettes Zimmer. Ich setzte mich auf die kleine rosafarbene Überdecke neben ihrer Sammlung von Teddybären und Puppen. Ließ meinen Kopf in die Hände sinken. Sonntag, 22. Dezember 1974. Um 5 Uhr früh brachen 10 Polizisten unter Leitung von Detective Superintendent Noble die Tür zum Haus meiner Mutter mit Vorschlaghämmern auf. Sie stürmten mit Schrotflinten in mein Zimmer. Traten mich die Treppe runter, verprügelten mich, als ich unten landete und warfen mich in einen schwarzen Lieferwagen. Sie fotografierten mich, zogen mich aus, schnitten mir den Verband von der rechten Hand und nahmen Fingerabdrücke. Dann steckten sie mich halbnackt und in Handschellen in einen fensterlosen, grell erleuchteten Raum von 2,5 mal 1,5 Metern. Eine Weile später ging die Tür auf und zwei Kerle kamen mit Stühlen in den Händen an. Craven und Douglas. Leg deine Hände flach auf den Tisch. Craven schloss die Handschellen auf und setzte sich mir gegenüber. Plötzlich schlug er mit der Handschellenfaust auf meine rechte Hand. Leg die Hände wieder hin! Flach! Douglas legte eine Pistole auf den Tisch und lächelte. Der Chef meint, es ist okay, wenn wir ihn abknallen. Ach, verdammt! Urin lief an meinen Beinen herab. Die Tür ging auf und ein Uniformierter kam mit einem Schäfer und an der Leine herein. Craven zog mir die Hosen runter. Fass! Fass! Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ja, Babusch. Ein Schlag. Alles wurde schwarz. Als ich wieder erwachte, saß D.S. Noble mir gegenüber am Tisch. Ich war nackt, zitterte, saß in meinem eigenen Dreck. D.S. Noble zündete sich eine Zigarette an. Warum? Warum haben Sie es getan? Es tut mir leid. D.S. Noble gab mir seine Zigarette. Ich nahm sie. Er zündete sich eine zweite an. Sag mir, warum. Ich weiß es nicht. Soll ich dir helfen? Ja. Ja, was? Ja, Sir. Sie hat dich nicht rangelassen, oder? Nein, Sir. Was hat sie nicht? Sie hat mich nicht rangelassen. Sie wollte nicht, stimmt's? Ja, Sir. Es war dir egal, stimmt's? Ja, Sir. Aber sie wollte den Mund nicht halten, stimmt's? Ja, Sir. Was wollte sie nicht? Den Mund halten. Hat gesagt, sie wolle zur Polizei gehen, stimmt's? Ja, Sir. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie wolle zur Polizei gehen. Aber das konntest du nicht zulassen, oder? Nein, Sir. Also hast du sie erdrosselt, stimmt's? Ja, Sir. Was hast du? Ich hab sie erdrosselt. Aber sie hat dich immer noch angeschaut, oder? Ja, Sir. Also hast du ihr die Haare abgeschnitten, stimmt's? Ja, Sir. Was hast du? Ich hab ihr die Haare abgeschnitten. Warum? Ich hab ihr die Haare abgeschnitten. Weil sie dich immer noch angeschaut hat, oder? Ja, Sir. Braver Bursche. D.S. Noble trat die Kippe auf dem Fußboden aus. Dann zündete er wieder eine Zigarette an und gab sie mir. Du hast auf sie gestanden, stimmt's? Ja, Sir. Aber sie wollte dich nicht ranlassen, oder? Ja, Sir. Und was hast du getan? Ich hab's mir trotzdem genommen. Was hast du getan? Ich hab sie erdrosselt. Und dann? Dann hab ich ihr die Haare abgeschnitten. Warum? Weil sie mich immer noch angeschaut hat. Genau wie die anderen? Ja, Sir. Wie wer? Wie die anderen. Du möchtest ein Geständnis ablegen. Ja, ja, Sir. Dann ließ er mich wieder allein. Nach einer Weile ging die Tür wieder auf. DCS Oldman, DS Noble und Craven. Sie möchten ein Geständnis ablegen? Ja, Sir. Edward Leslie Dunford, Ihnen wird zur Last gelegt, am Dienstag, dem 17. Dezember 1974, Mrs. Mandy Denisilly, Apartment 5, 28 Blenheim Road, Wakefield, erst vergewaltigt und dann ermordet zu haben. Des Weiteren wird Ihnen zur Last gelegt, am Samstag, dem 21. Dezember 1974, Mrs. Paula Garland, 11 Brand Street, Castleford, vergewaltigt und dann ermordet zu haben. Ja. Eine Weile später öffneten zwei Polizisten die Tür und warfen mir meine verdreckten Klamotten und ein paar Schuhe in die Zelle. Einer der Polizisten legte mir Handschellen an. Sie hoben mich hoch und zogen mir eine Decke über den Kopf. Ich hörte Türen schlagen und dann einen Motor starten. Ich lag hinten in einem Lieferwagen. Nach einer Weile hielt der Wagen. Nimm dem Mistkerl die Decke ab! Ich war allein mit Craven und Douglas. Die Türen des Lieferwagens standen offen. Draußen schien es zu dämmern. Ich konnte braune Felder sehen. Mund auf! Mund auf! Er schob mir den Lauf in den Mund. Ich schloss die Augen. Also irgendwas stimmt nicht mit dem Ding. Er packte die Waffe am Lauf und hob sie über seinen Kopf. Er ließ die Waffe auf meinen Kopf krachen. Dunkelheit. Montag, 23. Dezember 1974, 18 Uhr. Redback Café und Motel. Die Tür zur 27 stand einen Spalt weit auf. Ich schob die Tür leise auf. Sergeant Fraser lag in Uniform schlafend über Papier und Akten, Tonbändern und Fotos. Verdammt. Machen Sie hier. Ich werde suspendiert. Was zum Teufel haben Sie getan? Sie kennengelernt. Fraser ging zum Waschbecken und ließ Wasser laufen. Er weichte das einzige Handtuch im Waschbecken ein, wrang es aus und warf es mir zu. Ich legte es mir aufs Gesicht und fuhr mir damit durch die Haare. Danach war das Handtuch rostfarben. Ich weiß nicht. Ich habe nicht danach gefragt. Fraser nahm ein graues Laken und riss es in Streifen. Warum haben die mich gehen lassen? Keine Ahnung. Foster, was stimmt's? Es war Don Foster. Ich weiß, es wird das nochmal. Eddie? Und die Polizei weiß es auch, oder? Warum Foster? Ich nahm eine Handvoll Papiere in die Hand. Weil er das Bindeglied von all dem hier ist. Sie glauben also, Foster hat Claire Kempley umgebracht? Ja. Blödsinn. Und Janet Garland und Susan Ridyard? Ja, auch. Und Mandy Weimer und Paula Garland? Auch. Ja. Aber warum? Warum Don Foster? Sie haben mir nicht einen einzigen verdammten Grund dafür genannt. Sie waren ein Liebespaar. Und? Geben Sie mir Ihre Wagenschlüssel. Danke, Fraser. Ist der Rede wert. Der gelbe Maxi. Es war kurz vor acht, als ich neben den hohen Mauern von Fosters Villa parkte. Ich stieg aus und ging zum Tor. Es stand offen. Ich sah über den Rasen die Einfahrt hinauf. Auf halber Strecke war ein Rover von hinten auf einen Jaguar geknallt. Mrs. Foster in einem Pelzmantel beugte sich über etwas auf dem Rasen vor dem Vordereingang. Foster, fett und weiß, mit einem schwarzen Kabel um Hals und Hände, hinter dem Rücken gefesselt. Er trug eine eingekotete weiße Unterhose. Seine Haare waren verschwunden, seine Kopfhaut roh und rot. Die Augen weit aufgerissen. Rein mit Ihnen. Sehen Sie zu. Bitte denken Sie zu. Ich nahm ihren Pelzmantel und legte den feuchten Mantel über Donald Foster. Kommen Sie, rein mit Ihnen. Im Wohnzimmer schenkte ich aus einer Flasche zwei Scotch ein. Wer war das? Johnny? Oh Gott, nein. Wer dann? Ich weiß es nicht. Wen haben Sie in jener Nacht auf der Dewsbury Road überfahren? Warum wollen Sie das wissen? Ich glaube, der Mann, den Sie da überfahren haben, hat Claire Kempley umgebracht. Und wer immer Claire Kempley umgebracht hat, muss Susan Ridyard umgebracht haben. Und wer immer das war, muss Janet Garland umgebracht haben. Ich zeigte nach draußen. War er es? Nein, oh Gott, nein. Wer war es dann? Ich weiß es nicht. Oh doch, Sie wissen es. Spucken Sie es aus. Rühren Sie nicht an! Johnny Kelly, blutverschmiert und schlammbedeckt, stand oben an der Treppe und hielt einen Hammer in seiner gesunden Hand. Er hat Paula und Chini getötet! Nein, hat er nicht. Was wissen Sie denn schon? Ich weiß, Sie waren es nicht, Johnny. Ich weiß, dass Sie ein paar üble Sachen gemacht haben, schreckliche Sachen. Aber ich weiß, das hier waren Sie nicht. Sie sollten verschwinden! Sie auch! Die werden Sie umbringen! Johnny, wen haben Sie auf der Dewsbury Road überfahren? Die werden Sie umbringen. Sie sind als Nächster dran. Sie wissen, wer es war, stimmt's? Sie wissen, wer Janet und die anderen beiden umgebracht hat. Ich verpasste ihm eine. Ein heißer Schmerz trieb mir die Sterne vor die Augen. Der Star der Rugby League fiel auf den Teppich. Foster, Mann! Sie sind ein beschissener Lügner! Sie wollen nur, dass er es war! Nein! Spuck's auf, du Stück Dreck! Spuck's auf! Ich packte ihn an Hals und Haaren, hielt den Hammer in der verbundenen Hand. Du hast deine Schwester gefüllt! Nein! Du bist Janets Vater, richtig? Nein! Du bist der Vater! Sag's mal! Wie bitte? Auf die Dewsbury Road. Es war George Marsh. George Marsh? Einer von Donalds Vorarbeitern. Ich ging zum Telefon und nahm das weiche, geblümte Telefonverzeichnis. Schlug unter M nach. In Tinte stand dort George Marsh, Netherton, 16 Maplewell Drive. Volltreffer. Mrs. George Marsh? Ich knallte ihr die Tür ins Gesicht. Wo ist er? Was soll das? Ich hab ihn nicht gesehen. Ich verpasste ihr eine saftige Ohrfeige. Oh, denk nach. Das wissen Sie doch selbst. Sie sah mir direkt ins Gesicht. Schuppen. Zeigen Sie es mir. Na los! In dem Wellblechschuppen zwischen Säcken voller Dünger und Zement ein Kanaldeckel, durch den ein dreckiges, schwarzes Seil gefädelt war. Ich zog ihn zur Seite. Ein schmaler, steinerner Schacht mit einer Metallleiter, die bis zu einem schwachen Lichtschein in die Tiefe reichte. Der Luftschacht einer Mine. Ist er da unten? Ist er da unten? Ich steckte einen Fuß in die Dunkelheit und ließ mich an der kalten, feuchten Metallleiter in den glitschigen Schacht hinunter. Ich streckte die Hand aus in den Schiefer und den Schlamm und zog einen Schuh heraus. Eine Kindersandale. Der Tunnel war etwa 5 Meter vor mir zugemauert worden. An den Seitenwänden standen Spiegel in einer Reihe. Goldengel, Sterne und weiße Federn hingen von den Balken. Alles glitzerte im Schein der Lampen. Und am Ende des Raums lag George Marsh unter einem Stück blutigem Sackleinen. Auf einem Bett aus roten Rosen. George Marsh war nackt und lag im Sterben. Er lag da, hob den Kopf, flehte um das Ende. Sein leises Stöhnen erfüllte die Höhle. Ich fand Fotos, schachtelweise Fotos. Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Jeanette und Susan. Dreckige Knie, wie sie da in den Ecken kauern. Winzige Hände vor die zugekniffenen Augen pressen. Grelle Blitzlichter, die den Raum ausfüllen. Ich sah einen nackten Mann mit einer Papierkrone auf dem Kopf, der unter der Erde kleine Mädchen vögelt. Ich sah einen halbblöden polnischen Bengel, der Fotos entwickelt und einige klaut und seinem Freund zeigt. Ich sah einen Mann zwischen Papier und Plänen, zerfressen von dunklen Visionen von Engeln und Schwänen. Ich sah John Dawson. For love. Alles aus Liebe. Shangri-La kauerte einsam unter dem müden grauen Himmel. Tropfen fielen von der Regenrinne. Ich konnte ein Trommeln hören. Ich rüttelte an der Tür. Sie war offen. Ich ging nach links in ein großes weißes Wohnzimmer. Über einem kalten Kamin hing die Vergrößerung von einem Schwarz-Weiß-Foto. Ein Schwan, der von einem See abhebt. Der Schwan war nicht allein. Auf jedem Tisch, Regal, Fensterbrett, hölzerne Schwäne, gläserne Schwäne, Schwäne aus Porzellan. Zwei riesige, sich küssende Schwäne, deren Hälse und Schnäbel ein großes Herz formten. Volltreffer. Ich konnte immer noch ein Trommeln hören. Auf dem Tisch lag die heutige Ausgabe meiner Zeitung. Die Schlagzeile: Stadtrat John Shaw tritt zurück. Auf dem Sofa zusammengerollte Baupläne, Pläne für ein Einkaufszentrum. Es sollte an der Abfahrt Hanslet und Beeston an der M1 gebaut werden. Das Swan Center. Shaw, Dawson, Foster. Die Boxbrüder, die ein Stück vom Kuchen abhaben wollten. Foster, der sich mit den Boxbrüdern anlegt, alle am Arsch. Es gab eine Tür zum Garten, eine zweite zur Garage. Im schwachen Licht konnte ich zwei Personen auf den Vordersitzen eines Jaguars erkennen. Ein Schlauch führte vom Auspuffrohr durch eines der hinteren Seitenfenster. Mrs. Marjorie Dawson mit einem roten Gefrierbeutel über dem Kopf. John Dawson lag zusammengesunken über dem Lenkrad, ebenfalls mit einem Gefrierbeutel über dem Kopf. Die Hände gefesselt. Beide waren blau und tot. Dienstag, 24. Dezember 1974. Stratford Arms, Wakefield. Im ersten Stock brannte Licht. Unten war alles dunkel. Ich nahm die Schrotflinte von Geoff aus dem Kofferraum. Sie waren an der Bar, alle mit Whisky und Zigarre. Derek Box und Paul, Sergeant Craven und PC Douglas. Arthur Francis Anderson tanzte allein in einer Ecke, das Gesicht schwarz und blau. Ich hatte eine Hand am Lauf und einen Finger am Abzug. Sie blickten auf. Guten Abend, Daddy. Sie haben Mandy Weimer umgebracht, Box. Wirklich? Und Donald Foster. Na und? Ich möchte wissen, warum. Der nimmermüde Enthüllungsjournalist. Na dann raten Sie mal, Sie Zeilenschinder. Wegen eines beschissenen Einkaufszentrums? Ja, wegen eines beschissenen Einkaufszentrums. Und was zum Teufel hatte Mandy Weimer mit einem beschissenen Einkaufszentrum zu tun? Soll ich es Ihnen buchstabieren? Tun Sie das. Kein Architekt. Kein Einkaufszentrum. Also wusste sie davon? Keine Ahnung. Ich habe Ihnen doch von Anfang an gesagt, wir würden alles kriegen, was wir wollen. Und das wäre? Rache und Geld. Die perfekte Kombination. Ich wollte keine Rache. Sie wollten Ruhm. Ist doch dasselbe. Und Paula? Was sollte das mit Paula? Wie schon gesagt, ich bin kein Engel. Ich schoss ihm in die Brust. Er stürzte rückwärts in Paul hinein. Zischend entwich ihm die Luft. Ich lud nach. Ich feuerte wieder, traf Paul in die Seite, warf ihn um. Rock'n'Roll. Sergeant Craven und PC Douglas standen nur da und glotzten. Ich lud nach und feuerte. Ich traf Douglas an der Schulter. Ich wollte erneut nachladen, doch Craven stürzte auf mich zu. Ich drehte die Schrotflinte um und knallte ihm den Kolben ins Gesicht. Die Frau hinter der Bar schrie auf. Ihre Bluse war blutverschmiert. Ein Mann an einem Tisch am Fenster sperrte den Mund auf und reckte die Hände in die Höhe. Craven stand immer noch mit hohlem Blick da. Douglas kroch in Richtung Toiletten. Paul lag auf dem Rücken, starrte zur Decke, schlug die Augen auf und zu. Derek Box war tot. AF hatte aufgehört zu tanzen. Ich richtete die Waffe in Brusthöhe auf ihn. Warum ich? Ich ließ die Waffe fallen und ging die Treppe hinunter. Ich fuhr nach Osset zurück. Ich stellte Frasers Maxi auf dem Parkplatz eines Supermarktes ab und ging zu Fuß weiter zur Wesley Street. Der Viva stand einsam in der Einfahrt. Das Haus meiner Mutter daneben war dunkel. Alles schlief. Ich stieg ein, ließ Motor und Radio laufen. Ich zündete mir eine letzte Zigarette an und sagte meine kleinen Gebete auf. Claire, eins für dich. Susan, eins für dich. Jeanette, eins für dich. Ich saß da, sang zum Little Drummer Boy mit und all die lang vergangenen Tage, diese Tage der Gnade, gingen zu Ende. Ich wartete auf die Blaulichter. »1974. Ein Hörspiel in zwei Teilen« von David Peace. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Zweiter Teil: »Wir sind die Toten«. Es sprachen Edward Dunford, Vanya Müß, Paula Garland, Bettina Engelhardt, Fraser, Hans Löw, Derek Box, Tommy Pieper, Noble, Bernd Kuschmann, Oldman, Engelbert von Nordhausen. In weiteren Rollen: Martin Bross, Nina Danseisen, Kathleen Gavlich, Christoph Luser, Horst Mendroch, Dennis Moschito, Viktor Neumann, Frauke Pohlmann, Christian Redl, Simon Roden, Udo Schenk, Ernst August Scheppmann und Markus Scheumann. Technische Realisation: Brigitte Angerhausen, Jürgen Glosemeier, Anne Efferts und Werner Jäger. Regieassistenz: Freier Hattenberger. Regie: Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion: Isabel Platthaus.